SS marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Ein Posten steht am Oderstrand und leise summt er mit. Wir pfeifen nach unten, nach oben und uns kann die ganze Welt verfluchen oder auch loben, grad wie es ihr wohl gefällt. Wo wir sind, da ist immer vorne und der Teufel lacht nur dazu. Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für Hitler, der Gegner kommt nicht mehr zurück.